Zensurresistenz. Medien, Regierungen und so weiter. Problembeschreibung. Zensur ist gewissermaßen allgegenwärtig, egal ob Regierungen, Medien oder auf Social Media. Wir alle wissen, dass jene, die an der Macht sind, fast alles zu tun bereit sind, um auch an der Macht zu bleiben. Meinungsmache ist ein essentielles Werkzeug der Propaganda und Zensur ist somit ein wichtiges Instrument. Wer glaubt, dass dies nur in anderen Ländern vorkommt, jedoch nicht bei uns, liegt weit daneben. Bei Zensurfreiheit geht es nicht nur darum, den Zeitungsartikel eines Whistleblowers nicht blockieren zu können, sondern vielmehr darum, ein wichtiges Gut der Menschheit zu bewahren. Das Recht auf freie Meinung, was auch immer das sein mag. Die Lösungserklärung. Wann immer ein System zentral gesteuert ist, ist Zensur per Definition auch möglich. Deshalb sollte bei Blockchain-Anwendungen auch immer der Fokus darauf liegen, dass sie wirklich zensurresistent sind. Herausforderungen. Die Nachteile einer Blockchain haben wir bereits ausführlich besprochen. Bei Zensurresistenz geht es zusätzlich noch darum, dass schädliche Inhalte wie Kinderpornografie, Hass oder Gewaltverherrlichung ebenfalls unkontrolliert an die Öffentlichkeit gelangen können. Denn in einem dezentralen System gibt es ja niemanden mehr, der darauf achtet, was veröffentlicht wird. Hier könnte dann der sogenannte Werther-Effekt eintreten, benannt nach Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers. Im Roman nahm sich der Protagonist das Leben und viele Leser dieses Romans taten es ihm gleich. Der Werther-Effekt besagt, dass ein Verhalten, das öffentlich gemacht wird, zu vermehrten Nachahmern führt. Denkbar ist das nicht nur für Suizide, sondern beispielsweise auch für Amokläufe und dergleichen. Zensurfreiheit könnte solche Probleme nur noch verschlimmern. Etwas Ähnliches lässt sich bereits bei Social Media feststellen. Immer weniger Menschen trauen sich dort, ihre Meinung zu äußern, weil sie die teilweise negativen Reaktionen als Teil eines Social Mobbings wahrnehmen. Ein komplett zensurresistentes System könnte also vielleicht sogar zum kompletten Gegenteil des ursprünglich Gewünschten führen. Es wird wahrscheinlich vielmehr eine Diskussion von Moral versus Macht als eine Frage der technologischen Umsetzung anstoßen. Alternativmöglichkeiten. Sobald eine Blockchain nicht zensurresistent ist sie per Definition nicht dezentral. In einem solchen Anwendungsfall muss gefragt werden, ob ein zentrales System hier nicht besser wäre. Dies ist eines der Hauptprobleme im Marketing vieler sogenannten Blockchain-Firmen. Sie wollen ein wirklich existierendes Problem fälschlicherweise über eine Blockchain ineffizient, teuer und langsam lösen. Damit bieten sie zwar keine passende Lösung an, erzeugen jedoch einen großen Hype um ihr vermeintlich erfolgsversprechendes Geschäftsmodell. Praxisbeispiele. Es geht in diesem Kapitel gar nicht so sehr darum, alle Anwendungen noch einmal aufzuzählen, sondern vielmehr noch einmal zu betonen, wie wichtig die Fähigkeit der Zensurresistenz in einem dezentralen System ist. Falls du in deinem Umfeld auf Bereiche stößt, bei denen du dir weniger oder gar keine Zensur wünschen würdest, solltest du dir definitiv überlegen, eine Blockchain zu nutzen. Es gibt kaum bessere Anwendungsfälle als diesen. Und gerade Medien, Regierungen und Social Media sollten sich sowohl technologisch als auch gesellschaftlich und moralisch überlegen, wie sie solche Systeme effizient für einen Mehrwert der Bevölkerung nutzen können.